Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Musik ist ziemlich mächtig. Sie kann die Stimmung von einem ganzen Raum bestimmen und auch das, was die Leute in diesem Raum machen. Tanzen zum Beispiel. Mein Gast heute Morgen, der geht aber noch einen Schritt weiter. Er sagt, Musik hat eine heilende Wirkung. Und er weiß, wovon er redet. Er ist nämlich Professor für biologische und medizinische Psychologie an der Uni Bergen in Norwegen, hat auch Musik und Soziologie studiert und in Psychologie und Neurowissenschaften hat er einen Doktor gemacht. Und er hat ein Buch geschrieben über die Wirkung von Musik. Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik heißt es und einen Namen hat er auch noch. Moin, Stefan Kölsch. Ja, schönen guten Morgen. Sie haben eine ziemlich spannende Biografie. Sie haben zuerst Musik studiert, haben Diplom in Soziologie und Psychologie gemacht, haben promoviert und dann noch mal einen ganz anderen Bereich angefasst, nämlich am Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Wie ist es dazu gekommen, zu diesen vielen, ich sag mal, Wechseln oder auch Weiterentwicklungen? Ja gut, am Max-Planck-Institut in Leipzig habe ich ja damals meine Doktorarbeit verfasst, nachdem ich in Psychologie mein Diplom erworben hatte. Und schon während meiner Studienzeit fing ich dort an, als erst studentische Hilfskraft und dann als wissenschaftliche Hilfskraft, heißt es dann, glaube ich, mitzuarbeiten. Mhm. Und damals war in der Neurowissenschaft die Musik noch ein völlig unentdecktes Feld. Es gab damals so drei vielleicht Artikel dazu. Also das Feld war quasi komplett leer. Wo es sehr viel schon zu gab, war die Abteilung von Frau Professor Friederizzi, nämlich zur Neurokognition der Sprache. Und Frau Friederizzi hatte damals schon so den Riecher, dass es dort vielleicht gewisse Ähnlichkeiten und Parallelen geben, dass es vielleicht interessant sein könnte, sich nicht nur auf die Sprache zu konzentrieren, sondern zu schauen, was da eigentlich so im Bereich der Musik passiert. Und als ich zu ihr kam und um einen Praktikumsplatz anfragte und ihr sagte, ich hätte Musik vorher studiert, da bekam sie ganz spitze Ohren und hat gleich zwei ihrer Mitarbeiter gerufen und mich mit denen bekannt gemacht und los ging's. Wenn man Sie jetzt fragt, was machen Sie eigentlich, also was verstehen Sie sich? Sind Sie Musiker, Neurowissenschaftler, Psychologe, alles zusammen? Ja, ich glaube, am besten hört sich immer Gehirnforscher an. Gehirnforscher nennt sich immer jeder gerne, weil alle denken, das sei was ganz Tolles und da wisse man über alles ganz genau Bescheid. Wenn man sich bei vielen Leuten die Bücher veröffentlichen oder Interviews geben, mal anschaut, was die tatsächlich als Gehirnforscher gearbeitet haben oder veröffentlicht haben, dann sieht man oft sehr schnell, dass sie sich zwar Gehirnforscher nennen, aber in ihrem Leben eigentlich noch nicht wirklich irgendwas zur Hirnforschung gemacht haben. Das ist bei mir aber anders. das ist wichtig unterstrichen jetzt an dieser Stelle und das werden wir gleich auch noch beweisen. Zuerst würde mich aber tatsächlich mal interessieren, was hören Sie denn eigentlich gerne für Musik? Quer durch den Garten. Das kommt bei mir ganz auf die Stimmung drauf an. Also ich bin jemand, der lieber positiv klingende Musik hört. Ich brauche jetzt nicht Musik, um mich auszuheulen. Mhm. Und in die Richtung geben Sie ja durchaus auch Tipps. Auch das können wir vielleicht gleich noch ansprechen. Eine Sache, die mir Leute zum Beispiel ganz oft erzählen, ist, naja, ich höre meistens Musik, die zu meiner Stimmung passt, in der ich mich gerade befinde. Und wenn ich traurig bin, dann passt eben traurige Musik dazu. Mhm. Und dann sage ich den Leuten, ganz einfacher Tipp: Hört lieber Musik, die zu der Stimmung passt, in die ihr kommen wollt. Und wenn ich zum Beispiel in eine Stimmung kommen möchte, die es mir erleichtert, Sport zu machen, dann höre ich lieber Musik, die mich vitalisiert, die mich ermutigt. Ja. Klar. Oder wenn ich mich konzentrieren muss, zum Beispiel beim Schreiben des Buches, habe ich fast die gesamte Zeit Bach gehört, weil die Musik für mich etwas ganz Klares hat. Da kann ich klarer und strukturierter bei denken. Morgens zum Aufstehen gerne Tanzmusik, also jetzt aus dem Bereich Rock, Pop, R&B und so weiter. Mhm. Aber das heißt, Sie können sich tatsächlich konzentrieren auch auf so eine komplexe Angelegenheit wie ein Buch, in dem Sie ja auch viele Studien, also auch viel Wissen versuchen zu kanalisieren, also viel Gehirnarbeit am Ende leisten müssen. Das geht, wenn Bach im Hintergrund läuft? Also es ist tatsächlich so, ich gebe zu, dass Musik in gewisser Weise mit dem Sprach- und Denksystem auch sozusagen Störsignale senden kann oder das beeinflussen kann. Es hat aber auch positive Effekte und die überwiegen bei mir. Mhm. Es ist zum Beispiel so, Eltern fragen mich manchmal, also meine Kinder, die hören beim Hausaufgaben machen, hören die immer Musik, das kann doch nicht gut sein für deren Lernleistung. Und dann ist es aber so, dass Jugendliche oft Musik hören, weil die ansonsten wirklich überhaupt gar keinen Bock auf die Hausaufgaben haben. Mhm. Und weil sie dadurch dann wenigstens ein bisschen ermutigt werden und ein bisschen in die Stimmung kommen, wo sie sagen können, okay, dann kann ich mich dazu überwinden, diese diese nervigen Hausaufgaben zu machen. Und dann ist es doch nützlich, die Musik in der Situation zu hören. Und das liegt an der Stimmung, in die ich reinkomme? Oder liegt das auch ein Stück weit daran, dass mein Gehirn sich dann irgendwie mit Dingen beschäftigen kann, die irgendwie ganz unterhaltsam sind, wenn halt gerade die Musik läuft, für die ich mich interessiere? Quasi das Gehirn ist dann mit einem Teil beschäftigt und ich fühle mich unterhalten. Und mit dem anderen Teil des Gehirns kann ich halt den langweiligen Hausaufgabenkram erledigen. Als nächstes einmal ist ja so, wenn ich mich auf eine Sache konzentrieren muss, dann höre ich, obwohl ich Bach höre, Stücke, die ich schon x-mal gehört habe. Mhm. Das kann für mich quasi im Hintergrund laufen. Da kommt es nur ganz selten vor, dass da so eine Stelle kommt, wo ich kurz die Arbeit unterbreche und mir das anhöre, weil ich die Stelle einfach so schön finde. Mhm. Ansonsten ist es so, dass Musik eben nicht nur unsere Stimmungen beeinflusst, sondern, haben wir auch erst in den letzten Jahren herausgefunden, unser Denken. Das heißt, es gibt nicht nur emotionale, es gibt auch mentale Effekte von der Musik. Mhm. Ein kleines, kurzes Beispiel ist zum Beispiel, wir haben ein Experiment gemacht, wo wir Personen eher traurig klingende Musik vorgespielt haben oder eher heldenmütig klingende Musik. Mhm. Und was haben wir beobachtet? Die wurden zwar gebeten, einfach sich zu entspannen und der Musik zuzuhören, die fangen aber an, über gewisse Dinge nachzudenken, während sie die Musik hören. Und die Gedanken sind positiver und ermutigender und mehr mit Aktion verbunden bei der heldenmütig klingenden Musik und werden auch insgesamt als positiver beurteilt als bei der traurig klingenden Musik. Hm. Das heißt, wir können mit positiv klingender Musik tatsächlich nicht nur unsere Stimmung beeinflussen, sondern auch das, was wir denken. Sie sagen in Ihrem Buch, ohne Musik hätte der Mensch die Evolution nicht überstanden. Wieso sagen Sie das? Ja, ich glaube tatsächlich, dass eine Welt ohne Musik eine Welt ohne Menschen wäre. Mhm. Ich glaube, dass Musik der entscheidende Schritt in der Evolution vom Tier zum Menschen war. Denn wenn man jetzt mal genau hinschaut, die einfachste kognitive Funktion, die den Menschen vom Tier unterscheidet, ist ganz einfach, in einer Gruppe einen Takt klatschen oder halten oder singen oder stampfen oder trommeln zu können. Zusammen die Bewegungen in einer Gruppe zu einem Puls zu synchronisieren. Hm. Das kann nur der Mensch und dann haben wir sofort Musik. Und es steckt irgendwie auch in uns, also dieses Musizieren, dieses Musikerkennen. Es gibt auch Studien, dass selbst Menschen, die noch nie, ich sag mal, westliche Musik gehört haben, erkennen, ob das jetzt fröhliche oder traurige Musik ist. Das heißt, wir haben irgendwie sowas wie so ein universelles Verständnis für Musik, für Emotionen, die durch Musik vermittelt werden. Genau, also zum Ersten ist es so, dass Emotionserkennung zu einem zumindest gewissen Grade biologisch kodiert ist. Natürlich ist das auch kulturell überformt, wie wir Emotionen ausdrücken und zeigen und so weiter. Aber es gibt gewisse biologische Codes. Zum Beispiel ein weinendes und ein lachendes Gesicht, egal aus welchem Kulturkreis, wird von jedem Menschen auf der Welt, auch wiederum egal aus welchem anderen Kulturkreis, erkannt als ein Gesichtsausdruck, der entweder Freude oder Trauer oder Unglück ausdrückt. Ja. Genau das Gleiche passiert aber mit der Stimme auch. Jemand, der jemandem zuhört, selbst wenn er die Sprache nicht spricht, und das ist ja auch evolutionär durchaus von Vorteil, kann erkennen an der Stimme, wie sich die andere Person gerade fühlt oder was die andere Person gerade will oder wie dringend die andere Person das gerade will. Übrigens nicht nur für die Evolution, sondern auch für die Lebensgeschichte jedes Menschen. Denn wenn ein Baby geboren wird, dann versteht es ja noch nicht, was wir ihm sagen. Aber es versteht, wie wir es ihm sagen. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn auch wenn das Baby noch nicht einen Satz versteht wie, Mensch, nun schlaf doch endlich mal ein. Ja? Dann versteht das Baby an der Musik in unserer Stimme, ob wir mit ihm sanft und ruhig und entspannt sprechen, liebevoll und herzlich, oder ob wir mit ihm unwirsch und gestresst sprechen. Ja, das Baby hat sehr, sehr feine Antennen dafür, was atmosphärisch um es herum geschieht. Und deswegen können wir ein Baby auch so schön mit Musik beruhigen. Denn wenn wir einem Baby ein Lied singen, dann wird unsere Stimme selber automatisch ruhiger. Wir singen das Lied ja nicht so hektisch, sondern wir müssen dann automatisch langsamer sprechen bzw. singen. Oder auch mit dem Baby auf dem Arm, Tipp für die werdenden Eltern, sanft zu Musik tanzen. Mhm. Beruhigt das Baby auch ungemein und hat den angenehmen Nebeneffekt, dass es die Eltern auch gleich mit beruhigt. Wo wir gerade bei Babys und Beruhigung sind, ein anderes Beispiel fand ich auch ganz spannend, dass Schlaflieder auf der ganzen Welt ziemlich ähnlich klingen. Liegt das auch irgendwie an dem, was Sie gerade so ein Stück weit erklärt haben, an diesen Basisgefühlen, die das Baby schon erfassen kann? Ja, das freut mich, dass Sie da jetzt nochmal drauf zurückkommen, denn Sie hatten ja vorhin schon mal so wegen der evolutionären Aspekte angefragt und Musik klingt eben oft wie emotionale Sprache, deswegen kann das auch emotional erkannt werden. Ein weiterer Grund, weswegen wir wissen, dass Musik zur Natur des Menschen dazugehört, ist, dass jede Kultur, die wir kennen, nicht nur Sprache, sondern eben auch Musik hat. Mhm. Ja, daher wissen wir, dass Musik zur Natur des Menschen mit dazugehört. Mhm. Und dazu gehört auch, dass es bestimmte Formen gibt, die in allen Kulturkreisen gleich sind. Und eine Form ist Wiegen- und Spiellieder mit Kindern. Ja, die Wiegenlieder für Kinder sind zum Beispiel alle relativ ruhig, die Melodie geht langsam nach unten, die wiederholen sich oft, die Melodien, die sind relativ einfach und so weiter. Es gibt Untersuchungen darüber, die gezeigt haben, unabhängig von der Kultur rund um den Globus sind die immer gleich. Mhm. Es gibt übrigens auch noch eine andere Tradition, die vielen nicht bekannt ist. Das ist der sogenannte Sängerstreit. Mhm. Der ist in unserer modernen Kultur, bis auf in der Rap-Kultur, wo es nämlich auch noch so Battles gibt, die ausgefochten werden, um Konflikte zu schlichten. Ansonsten in der westlichen Kultur eher verloren gegangen. Aber bei vorindustriellen Kulturen gibt es die ganz oft noch und vor allen Dingen in nomadischen Kulturen, da gibt es die immer. Da werden Konflikte, Streitereien, gerade wenn sie zu eskalieren drohen, durch Musik gelöst. Da kommen die Konfliktparteien zusammen und dann müssen, und also deren Familien und Clans und so weiter auch, es wird ein großes Fest gefeiert und dann müssen die beiden müssen ihren Konflikt singend vortragen. Und derjenige, der es irgendwie am gewitztesten schafft, seine Position zu verteidigen, der hat gewonnen. Und danach wird Frieden geschlossen und dann ist der Konflikt auch vorbei. Auch das ist ein evolutionärer Vorteil. Denn darüber gibt es weniger Verletzungen, weniger Tote, weniger Köpfe, die eingeschlagen werden. Was passiert denn in unserem Hirn, wenn wir Musik hören? Also ganz vieles hört sich jetzt erstmal nach einer ganzen platten Antwort an, aber ich sage das deswegen, um zu garantieren, dass es nicht ein Musikzentrum gibt im Gehirn, das wir mit der Musik jetzt ansprechen oder trainieren. Ich habe schon vor einer Weile gesagt, ich denke, dass es keine Struktur im Gehirn gibt, deren Aktivität wir nicht durch Musik beeinflussen können. Das gilt auch für alle Emotionsstrukturen im Gehirn. Und das hat natürlich ganz wichtige und weitreichende therapeutische Konsequenzen. Denn fast alle chronischen Krankheiten, fast alle psychopathologischen, also alle psychischen Störungen hängen mit gewissen Störungen in Emotionsstrukturen im Gehirn zusammen. Mhm. Und wenn wir da jetzt mit Musik drauf einwirken können, dann hat das natürlich auch die Chance, dass wir dort heilsam mit Musik einwirken können. Mhm. Bleiben wir vielleicht noch einen ganz kurzen Moment beim gesunden Gehirn. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie hören Bach, wenn Sie schreiben oder haben Bach zum Beispiel gehört, als Sie das Buch geschrieben haben, über das wir hier auch sprechen. Was passiert denn eigentlich im Gehirn, wenn wir Musik hören, die wir kennen? So im Unterschied vielleicht auch dazu, wenn wir Musik hören, die neu für uns ist. Bei einem Stück, das wir noch nicht kennen, finden wir das natürlich noch interessanter, unsere Neugier darüber zu befriedigen, wie es mit der nächsten Note, dem nächsten Akkord, dem nächsten Beat, dem nächsten Riff dann auch weitergeht. Wir hören es ja zum ersten Mal, kennen das noch nicht. Da kann also was Neues entdeckt werden. Außerdem ist es manchmal so, wenn die Stücke etwas komplexer sind, dass wir es beim ersten Mal hören vielleicht noch nicht ganz durchschauen, noch nicht ganz entschlüsseln. Dann wollen wir das vielleicht nochmal hören, dann verstehen wir schon etwas besser und nochmal. Bis wir dann vielleicht irgendwann sagen, so jetzt reicht's auch erstmal und jetzt muss ich erstmal wieder was anderes hören. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was passiert, wenn wir neue Musik hören, was passiert, wenn wir bekannte Musik hören, weil, um nochmal auf die Situation mit Bach zurückzukommen, das läuft ja dann so ein bisschen im Hintergrund, wenn ich Musik höre, die ich kenne und ich kann andere Dinge machen, aber irgendwie liegt uns das ja auch, dass wir Musik hören, die wir kennen. Das mögen wir, sonst würden zum Beispiel Radiosender nicht andauernd die gleichen Songs spielen. Ja, gibt es unterschiedliche Gründe. Ein Grund, weswegen wir das gerne mögen, ist, dass unser Gehirn dort ja schon weiß, was als nächstes kommt. Es trifft Vorhersagen, was den nächsten Akkord oder den nächsten Ton anbelangt und der trifft dann ein und das ist dann auch irgendwie angenehm. Und das Gehirn macht das, egal ob wir das Stück schon kennen oder nicht kennen. Das läuft quasi unbewusst ab. Dann ist es natürlich so, dass einige Stücke den Nerv der Zeit, wenn man so will, treffen und wir das deswegen angenehm finden, dem dann auch zuzuhören. Das ist ein soziales Stück unserer, sagen wir mal, Identität in diesem Moment oder in dieser Jahreszeit oder so, die das mit bedient. Außerdem ist es so, dass natürlich auch oft Musik dann gewisse Erinnerungen wieder hervorruft. Also wir haben vielleicht mit einem bestimmten Stück dann bestimmte Erinnerungen, angenehme Erinnerungen in unserem Gehirn abgespeichert. Und wenn wir das Stück dann nochmal wieder hören, dann werden auch diese Erinnerungen damit wachgerufen. Sie haben Reaktionen untersucht auf gut klingende und auf falsch klingende Musik und dabei, verbessern Sie mich, wenn ich was Falsches sage, festgestellt, dass es unabhängig davon, ob das jetzt Musiker oder Nicht-Musiker oder musikalisch oder nicht-musikalische Menschen sind, Menschen auf gut klingende und falsch klingende Musik ähnlich reagieren, richtig? Ja, also richtig und falsch ist jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Das war so Musik, bei der die musikalische Grammatik, wenn man so will, eher gewöhnlich oder eher ungewöhnlich war, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also wo zum Beispiel ein Akkord kam, den man da auch tatsächlich so erwarten würde, oder wo ein Akkord kam, wo man sagt, so, also den hätte ich da jetzt nicht erwartet und der hört sich dort auch irgendwie gar nicht richtig an. Und das war tatsächlich eines der ersten Experimente, das ich damals am Max-Planck-Institut in Leipzig durchgeführt habe. Da habe ich die Akkordsequenzen dafür komponiert und dann den Musikern vorgespielt und mit der Elektroenzephalographie dann gemessen, was im Gehirn passiert, wenn die Musiker solche Akkorde hören. Und wir haben das gleiche Experiment dann auch mit sogenannten Nichtmusikern durchgeführt und dort dann entdeckt, dass diese Nichtmusiker genau die gleichen hirnelektrischen Reaktionen auf diese etwas ungewöhnlichen Harmonien zeigten. Ein kleines bisschen weniger stark, aber im Prinzip waren das die gleichen Reaktionen. Und das haben wir ironischerweise auch bei denjenigen Nichtmusikern gemessen, die von sich selber mit Inbrunst behauptet haben, ich bin aber völlig unmusikalisch. Und dieser Widerspruch kommt daher, dass wir oft Dinge mit unserem Gehirn registrieren, die gar nicht erst ans Bewusstsein weitergeleitet werden. Aber es zeigt uns, dass diese Menschen viel weitreichendere musikalische Fähigkeit haben, als sie es selber meinen. Und deswegen sind die Versuchspersonen damals auch oft ganz erstaunt gewesen, wenn ich ihnen ihre hirnelektrischen Reaktionen am Bildschirm gezeigt habe, weil sie dann gesehen haben, Mensch, also ich kann den Unterschied zwischen den beiden Akkordsequenzen eigentlich gar nicht hören und mein Gehirn macht aber trotzdem einen Unterschied. Die heilende Kraft der Musik ist der Untertitel Ihres Buches. Muss ich musikalisch sein, damit mir Musik was bringt, also damit sie auch heilsam ist? Ich denke ja, dass jeder Mensch musikalisch ist. Ich denke, dass Musik Teil der Natur des Menschen ist. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass jeder Mensch musikalisch ist. Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, die sich für unmusikalisch halten. Ja, wie gesagt, kommt dieser Glaube daher, dass viele Menschen eben nicht wissen, welche musikalischen Fähigkeiten sie tatsächlich haben. Aber deswegen, weil wir alle musikalische Fähigkeiten haben, können wir auch alle von den wohltuenden und den heilsamen Wirkungen von Musik profitieren. Gibt es einen Unterschied in der heilsamen Wirkung zwischen Musik hören und Musik selber machen? Also ist vielleicht das eine intensiver als das andere? Ich denke schon. Das ist jetzt in Studien ist das noch nicht wirklich gut untersucht worden. Aber folgendes Argument, warum das so ist. Wenn ich zum Beispiel Musik selber mache, dann wird im motorischen System nochmal zusätzlich ein Botenstoff namens Dopamin ausgeschüttet. Und das ist nicht nur so ein Spaßtreibstoff im Gehirn, sondern das ist auch ein Botenstoff, mit dem sich das Gehirn jung hält. Das heißt, Musiker sind sozusagen dadurch, dass sie Musik machen, jünger in ihrem Gehirn als andere Menschen. Das hat tatsächlich, ja, Sie lachen, das hat tatsächlich eine meiner Lieblingsstudien vom letzten Jahr hat das herausgefunden. Und zwar haben die das Gehirnalter von Nichtmusikern, von Amateurmusikern und von Profimusikern bestimmt. Das Gehirnalter kann man bestimmen anhand anatomischer magnetresonanztomografischer Aufnahmen, also MRT, einige kennen das vom Krankenhaus. Und in dieser Studie wurde gefunden, dass das Gehirnalter vor allen Dingen von Amateurmusikern um einige Jahre jünger ist als deren tatsächliches Alter. Das heißt, das Erlernen eines Instruments verändert irgendwas in meinem Gehirn. Das haben Sie ja sogar selber an sich erforscht, also quasi im Selbstversuch. Sie haben nach langer Zeit quasi nochmal die Geige in die Hand genommen, die Sie mal sehr, sehr viel gespielt haben und dann zwischenzeitlich aber nicht mehr so angefasst haben, ne? Ja, das stimmt. Das haben wir damals auch im Selbstversuch, haben wir das untersucht. Es ist jetzt nicht so, dass nur beim Musikmachen sich das Gehirn verändert, sondern das Gehirn ändert sich immer dann, wenn wir etwas Neues lernen, wenn wir in neuen Bahnen denken oder auch wenn wir in neuen Bahnen fühlen, wenn man so will. Unser Gehirn unterstützt uns tatsächlich von den ersten Stunden an, in denen wir unser Lebensstil ändern. Dahingehend, dass Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Synapsen gebildet werden, also Verbindungsstellen zwischen Nervenzellen, und sich dadurch quasi neue Bahnen im Gehirn auch bilden. Und darüber können wir tatsächlich neue Dinge im Leben lernen. Wir können dadurch nicht nur neue Fähigkeiten lernen, sondern wir können zum Beispiel auch lernen, anders mit unseren Emotionen umzugehen. Vor allen Dingen mit negativen Emotionen, was wichtig ist, weil negative Emotionen ungesund sind auf Dauer. Hm. Also das ist ein Vorteil. Das Gehirn bleibt möglicherweise ein bisschen jünger, wenn ich selber Musik mache. Kann ich das eigentlich auch noch mit 30, 35, 40? Also kann ich dann noch anfangen, Instrument zu erlernen und dann auch gleichzeitig diese positiven Effekte erleben, von denen wir gerade gesprochen haben? Oder ist es dann schon zu spät, weil man klassischerweise ja immer sagt, lern mal lieber als Kind oder junger Mensch ein Instrument, das ist einfacher. Das Gehirn lernt in jedem Alter und das Gehirn ändert sich auch in jedem Alter, bis ins hohe Alter hinein. Es gibt Studien, die haben gezeigt, dass auch wenn Senioren jonglieren lernen, finden nach wenigen Tagen neuroplastische Änderungen, so nennen wir das im Gehirn, statt, die genauso sind wie bei den 20-Jährigen. Natürlich ist es so, dass wenn am Ende des Weges ein internationaler Konzertgeiger rauskommen soll, dann würde ich nicht raten, erst mit 25 anzufangen, sondern ja, besser klar. 20 Jahre vorher. Aus karrieretechnischen Gründen schon allein. Ich muss aber noch dahinterher schieben, wegen des Unterschieds Musik machen oder Musik nur in Anführungsstrichen zuhören. Natürlich kann Musik nur zuhören auch schon eine ganze Reihe von heilsamen Wirkungen haben. Und man darf auch nicht vergessen, wir beteiligen uns an der Musik natürlich auch schon dann, wenn wir tanzen. Mhm. Ja, es muss also nicht immer ein Instrument spielen sein oder singen wie ein Profi sein, sondern es kommt allein schon darauf an, sich an der Musik zu beteiligen. Und wie gesagt, das kann dann ganz einfach tanzen sein, das kann einfach mitklopfen sein, das kann einfach innerlich mitsingen sein oder laut mitsingen sein, unter der Dusche mitwippen oder was auch immer. Hm. Mein Gast heute Morgen heißt Stefan Kölsch. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Wirkung von Musik und hat unter anderem ein Buch drüber geschrieben. Good Vibrations heißt es, die heilende Kraft der Musik. Und darin geben sie den Tipp, eine Playlist mit Songs anzulegen, die einem gute Laune machen und die man hören sollte, wenn man schlechte Laune hat, um die Laune eben zu verbessern. Haben Sie so eine Playlist selber? Ich habe im Buch ja tatsächlich so eine Playlist mit fröhlichen Tanzmusikstücken. Mhm. Die Idee dabei war, es ist ein Stück für jeden Tag des Monats, also für jeden Morgen des Monats. Die Idee dabei war, dass ich hoffe, dass möglichst viele Leserinnen und Leser dann dieses Stück an diesem Tag anmachen und quasi gemeinsam alle zusammen morgens zu dem Stück tanzen. Ja? Mhm. In der Küche, im Bad, die Hüften schwingen, den Kopf nicken, die Arme in die Höhe, alleine, vielleicht mit mehreren sogar zusammen und so gemeinsam ermutigt, fröhlich in den Tag starten. Mhm. Jetzt ist es so, bei Patienten zum Beispiel mit Depressionen, es gibt bei einigen Menschen mit starker Neigung zur Depression, ist das auch so, wenn die in der Tiefphase stecken, dann möchten die jetzt erstmal nicht fröhliche Musik hören, sondern dann sagen die, das kann ich jetzt nicht hören, nee. Und was man dann machen kann, und das ist auch einer der Tipps, den ich im Buch gebe, ist mit Musik anzufangen, die zu der Stimmung passt, in der man sich gerade befindet, und dann überzugehen zu Musikstücken, die nach der Stimmung klingen, in die man kommen möchte. Und gerade Patienten mit Depression empfehle ich, solche Playlisten schon zusammenzustellen in einer Phase, in der es einem gut geht. Sie haben eben schon gesagt, Musik kann auch Erinnerungen aus unserem Leben hervorrufen. Also bestimmte Ereignisse verknüpfen wir möglicherweise mit einem Song, mit einer Situation. Ist es eigentlich immer positiv, jetzt vielleicht auch in Richtung heilsame Wirkung und Krankheiten? Oder kann das auch zum Beispiel in schlimme Situationen zurückversetzen? Sollten wir auch aufpassen, dass wir vielleicht irgendwann, wenn wir Schwierigkeiten im Leben hatten, die Musik vielleicht ausklammern, die wir da gehört haben? Absolut, ja, ganz, ganz wichtig. Ich nenne mal zwei Beispiele. Jemand, der tatsächlich Trauma erlebt hat, mit dem Musik assoziiert ist, ja, sollte sich natürlich von dieser Musik fernhalten. Mhm. Ja. Gegebenenfalls dann mit dem Musiktherapeuten oder mit welchem Therapeuten auch immer, kann Musik dann auf eine bestimmte Art und Weise nochmal eingesetzt werden. Aber natürlich sich dann von der Musik erstmal fernhalten, auch wenn alle anderen sagen, ach, das ist aber ein ganz tolles Stück oder so. Ja. Mhm. Zweiter Tipp, ganz wichtig, wer Probleme mit Substanzabhängigkeiten hatte, auf jeden Fall aufpassen, nicht die Musik zu hören, die mit dem Drogenkonsum in Verbindung steht. Das ist ganz wichtig, denn Musik, die entweder das gleiche Stück ist oder das gleiche Genre hat, kann von der gleichen Band sein oder so, kann tatsächlich einen Rückfall auslösen. Hm. Kommen wir vielleicht nochmal konkret zu der heilsamen Wirkung der Musik. Und ich fand einen Fall, den Sie auch im Buch schildern, ziemlich bemerkenswert, von einem bekannten Cellisten, der durch eine Krankheit sein Gedächtnis verloren hatte. Also er konnte sich nicht mehr an Details aus seinem Leben erinnern und konnte auch zum Beispiel keinen einzigen deutschen Fluss oder den Bundeskanzler mehr nennen oder sowas. Aber er konnte noch Cello spielen. Wie kann das sein? Ja, der konnte Cello spielen, der konnte sich an Musik erinnern, die er vorher gehört hatte, und der konnte sogar neue Musik lernen. Denn der Patient konnte jetzt nicht nur sich an keine Flüsse oder Kanzler etc. mehr erinnern, sondern der konnte auch keine neuen mehr lernen. Wenn man ihm zum Beispiel Gesichter gezeigt hat und Namen dazu gegeben hat und dann später gefragt hat, hast du eines dieser Gesichter schon mal gesehen, weißt du, welcher Name zu welchem Gesicht hört, hatte der keine Chance. Musik ging aber. Und zwar genauso gut wie Profi-Cellisten von den Berliner Philharmonikern. Ja, also erstaunlich, dass das musikalische Gedächtnis dieses Menschen war quasi intakt. Und das war deswegen so bemerkenswert, weil das ein schöner Beweis dafür war, dass es im Gehirn noch weitere Gedächtnisse geben muss, als die, die wir im Textbuch so lesen. Nämlich ein Gedächtnis für Musik, von der Kognitionswissenschaft und der Neurowissenschaft bisher total übersehen. Warum ist das aber so wichtig, dass wir das kennenlernen? Weil dieser Patient über sein musikalisches Gedächtnis das Gedächtnis an sein Leben wieder zurückgewonnen hat. Eine Bekannte von mir, die Julia Alexa Kraft, hat sich hier in Berlin als Musiktherapeutin niedergelassen und hat mit dem dann Musiktherapie gemacht. Also sie hat mit dem einfach zusammen Duos gespielt für Geige und für Cello. Und sie hat mir das selber erzählt, wie das dort abgelaufen ist. Also das war dann so, dass der sich oft geziert hat und nicht wollte, nee, heute lieber nicht. Und dann fingen sie an zu spielen und ach, da fehlt jetzt aber die Cello-Stimme. Und dann, ach, na gut, dann spiele ich jetzt doch noch mal ein paar Noten mit. Und jedes Mal, nachdem sie gespielt hatten, lehnte er sich dann zurück, atmete durch und sagte, ich hatte ja damals einen Kollegen und der hat beim Probespiel dieses und jenes gesagt und da ist das und das passiert. Ja. Das heißt, die Erinnerungen kamen mit drauf tatsächlich, die eigentlich gar nicht da waren. Die Erinnerungen, die an die er sich aus neurologischer Sicht überhaupt gar nicht hätte erinnern dürfen, die kamen auf einmal zurück, nach und nach, und zwar so umfassend, dass sein gesamter Lebenslauf dadurch rekonstruiert werden konnte. Hat er denn dadurch auch tatsächlich selber wieder gelernt, sich dann auch zu erinnern außerhalb der Musik, oder sind die Erinnerungen nur verknüpft mit dem Musizieren dann tatsächlich da gewesen? Nee, das hat tatsächlich dahingehend funktioniert, dass dann sozusagen nicht 5 Minuten später dann wieder alles verschüttet war. Also es ist nachhaltig geblieben quasi. Das ist nachhaltig geblieben, aber es wurde keine dieser Sitzungen von einer Krankenkasse übernommen. Und deswegen konnten auch nicht allzu viele durchgeführt werden. Ah, okay. Und sein Gesundheitszustand hat sich dann leider, ja, der hat sich dann nach und nach immer weiter verschlechtert. Was tragisch ist, denn Musik hätte diesem Patienten besser geholfen als vieles andere, was der so bekommen hat. Da sind wir tatsächlich bei einem wichtigen Thema. Sie sagen es gerade schon, Musiktherapien werden nicht von der Krankenkasse übernommen. Wie anerkannt sind sie denn mittlerweile? Also ein Problem ist, die Ärzte dürfen Musiktherapie nicht verschreiben. Obwohl es natürlich einige Ärzte gibt, die wissen, dass in dieser Situation Musiktherapie mal probiert werden müsste. Und dann gibt es teilweise Ärzte, die so tapfer sind, dass sie dann tatsächlich seitenlange Gutachten und Anträge und so weiter an die Krankenkasse schreiben, damit ein Fall dann eben mal ein paar Sitzungen Musiktherapie bekommt. Das ist für die meisten Ärzte aber zeitlich überhaupt gar nicht durchführbar. Ja. Jetzt ist es so, das war auch einer der Gründe, weswegen ich dieses Buch geschrieben habe, dass es trotzdem, dass Musiktherapie und musiktherapeutische Forschung eigentlich noch ein relativ junges Feld ist, schon einige Bereiche gibt in der Medizin, wo wir mittlerweile stichhaltig sagen können, ja, in diesem und diesem Bereich, bei dieser und jener Störung, mit der und der Anwendung hilft Musik und Musiktherapie. Und deswegen muss das auch verschrieben werden. Es ergibt keinen Sinn, einem Parkinson-Patienten in eine Operation eine Elektrode einzupflanzen, die, wenn der Schalter umgelegt wird, die Symptome reduziert, wenn wir genau das Gleiche mit einer Stereoanlage machen können. Das schildern Sie auch im Buch, einen Parkinson-Patienten, der quasi ganz normal zu Musik tanzen kann, als hätte er nie eine motorische Störung gehabt. Also das ist das, was Musik auslösen kann. Ja, ja, also ich habe schon Parkinson-Patienten im fortgeschrittenen Stadium zu Musik tanzen gesehen. Und zwar so, dass man überhaupt gar nicht glauben kann, dass die ansonsten diese schweren Bewegungsstörungen haben. Ja, die haben ja diese Steifheit, das Zittern, die Bewegungsblockaden. Und bei diesen Patienten kann man die erstaunlichen Wirkungen von Musik vielleicht am eindrücklichsten beobachten. Denn sobald die Musik angeht, können die sich ganz deutlich sichtbar anders bewegen. Hm. Oder ein anderes Beispiel, was ich auch sehr eindrücklich fand, Schlaganfallpatienten, die eigentlich nicht mehr sprechen können, aber dann trotzdem noch singen, also mit Text singen, ja. Ja, das ist ein verblüffendes Phänomen, dass ein Schlaganfallpatient, obwohl er kein Wort mehr sagen kann, also zum Beispiel nicht sagen kann zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück singen kann. Und zwar, wie Sie schon sagten, mit Text. Mhm. Das liegt daran, dass wir mit beiden Hirnhälften sprechen und singen, aber wir sprechen etwas mehr mit der linken Hirnhälfte als mit der rechten. Mhm. Und wir singen etwas mehr mit der rechten als mit der linken. Wenn jetzt durch einen Schlaganfall in der linken Hemisphäre die Sprache zerstört wird, dann kann die rechte Hemisphäre noch singen. Und zwar auch mit Text. Und das kann man sich übrigens auch therapeutisch zunutze machen. Denn man kann über quasi gesungene Sätze nach und nach lernen, dann diese Sätze wieder relativ normal auch zu sprechen. Mhm. Und in meinem Buch gebe ich sogar Tipps für Patienten und Angehörige dazu, wie man das selber auch mal zu Hause ausprobieren kann. Wo sind die Grenzen von Musik? Was kann Musik nicht? Also zum Beispiel ist ja sowas wie Blinddarmoperationen, geht natürlich nicht, ja, Beinbrüche und so weiter. Ich nehme das auch jetzt mal als Anlass noch zu sagen, dass es ja nicht die Musik ist, die uns heilt, sondern es ist die Musik, die die Heilkräfte in uns befördern kann. Ja. Es gibt mittlerweile Studien, die sehr schön deutlich machen, dass im Durchschnitt der Placebo-Effekt von Medikamenten und vielen medizinischen Behandlungen ungefähr bei 2/3 liegt. Mhm. Das ist enorm hoch. Das zeigt uns, dass die stärksten Heilkräfte unser Körper selber besitzt. Ja, kein Medikament kann unseren Körper heilen. Heilen kann unser Körper nur sich selbst. Aber er braucht dazu oft eine gewisse Unterstützung, beziehungsweise was er dabei nicht gebrauchen kann, ist, dass wir ihn durch Stress, negative Emotionen, Sorgen, Feindseligkeit, Ärger etc. blockieren. Das bremst die Heilkräfte des Körpers und der kommt dann manchmal nicht mehr nach und dann wird es immer schlimmer. Aber Musik kann diese Heilkräfte eben befördern. Musik kann uns entspannen, uns beruhigen, uns ablenken, kann negative Gedankenschleifen abstellen. Hm. Zum Schluss würde ich noch ganz gerne eine Idee aus Ihrem Buch aufnehmen, den Musiktresor. Vielleicht können Sie kurz erklären, was das ist und was das soll. Ja, also in den Musiktresor würde ich zum einen reintun Musikstücke, zu denen Sie bestimmte Erinnerungen haben. Natürlich, also am besten schöne Erinnerungen. Mhm. Wenn es Ihnen zum Beispiel mal nicht so gut geht, dann können Sie eins dieser Stücke anhören und dann geht es Ihnen gleich viel besser, weil Sie dann auch automatisch an diese schönen Ereignisse in Ihrem Leben wieder zurückerinnert werden. Ich würde auch Gänsehautstücke reintun, denn wenn wir Stücke, die angenehme Gänsehaut hervorrufen, es gibt ja auch andere. Wenn wir diese angenehme Gänsehaut zur Musik erleben, dann gibt es eine ganze Reihe von Effekten im Gehirn und im Rest des Körpers, die wahrscheinlich sehr wohltuend und der Gesundheit förderlich sind. Deswegen ruhig hier und da mal sich die Zeit nehmen, eines dieser Stücke rauskramen und Gänsehaut dazu erleben. Außerdem kann man dann auch mit anderen sich mal austauschen. Mensch, welches Stück funktioniert bei dir? Was hast denn du? Interessant. Hat bei mir eigentlich noch gar nicht funktioniert, aber kann ich ja nochmal ausprobieren. Ja. Also auch so ein bisschen einfach in den Austausch gehen. Wie wichtig ist eigentlich überhaupt der Austausch über Musik? Also zum Beispiel auch gemeinsam Musik zu hören, Musik zu erleben, auf Konzerte zu gehen? Also ganz wichtig, denn einer der Gründe, weswegen Musik uns quasi glücklich machen kann, ist, dass wir mit Musik Gemeinschaft erleben können. Ja, wenn wir uns an Musik beteiligen, dann kommen wir eben in Kontakt mit anderen. Und wir kommunizieren über die Musik. Wir bewegen uns dann vielleicht im Konzert gemeinsam, wenn es ein Rockkonzert ist zum Beispiel. Ja. Wenn wir miteinander tanzen oder miteinander spielen, dann kooperieren wir zusammen und wir schwingen emotional zusammen. Wir erleben sozusagen gemeinsam die gleichen Good Vibrations. Alles Dinge, die den sozialen Zusammenhang stärken. Und bei der Beteiligung an Musik wird sozusagen jeder unmittelbar Teil der Gruppe. Es geht nicht mehr nur um mich, sondern es geht um das Wir und um die Gruppe. Und ich gehöre auch zur Gruppe dazu. Und das sind alles natürliche, starke, tiefe menschliche Bedürfnisse, dazu zu gehören, Kontakt zu anderen Menschen zu haben, menschliche Beziehungen und menschliche Bindungen zu haben. Und Musik fördert diese Bindungen zu anderen Menschen. Und das ist es, was uns glücklich macht. Nicht Geld, nicht Schokolade, nicht dicke Autos. Die machen zwar viel Spaß, aber die können uns nicht glücklich machen. Stefan Kölsch ist Professor für biologische und medizinische Psychologie an der Uni Bergen in Norwegen, hat aber auch Musik und Soziologie studiert und in Psychologie und Neurowissenschaften promoviert. Und er hat ein Buch über all das geschrieben, über das wir gerade gesprochen haben. Den Titel hat er gerade schon versteckt in seiner letzten Antwort. Good Vibrations heißt es, die heilende Kraft der Musik. Da könnt ihr, wenn ihr mögt, euch noch weiter mit dem Thema auseinandersetzen. Vielen lieben Dank und schönen Sonntag. Ja, danke. Das Gleiche wünsche ich auch. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.